Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Krishna. Das waren diese seltsam orange gekleideten Menschen, die in den Fußgängerzonen so versunken vor sich hingetrommelt und Hare Hare Krishna gesungen haben. Aber wen haben die gemeint? Einen göttlichen Hirtenjungen aus Indien. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare. Das könnten für den ein oder anderen bekannte Klänge sein. Denn Ende der 60er und in den 70er Jahren waren sie in deutschen Großstädten immer wieder anzutreffen, die orange gekleideten Anhänger der Hare Krishna-Bewegung. Begleitet von Musik und Tanz sangen sie zu Ehren Krishnas, einer zentralen Gottheit des Hinduismus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, welche Bedeutung das Rezitieren dieses Mantras hat, Mantra ist ein heiliges Wort oder ein heiliger Vers, erklärt Navina Dasa, ein Mönch aus dem Hare Krishna-Tempel im südindischen Bangalore. Der Klang, der spirituelle Klang der göttlichen Namen hat Auswirkungen auf uns, und zwar durch die Vibration. Egal welcher Religion wir angehören, ob Christen, Moslems, Hindus. Es geht nur darum, den heiligen Namen Gottes zu singen, und zwar unabhängig von linguistischer Aussprache. Diese Worte sind kraftvoll genug, um uns automatisch mit Gott in Verbindung zu bringen, und zwar jeden von uns. Every day you chant these names. Yes, you automatically become God conscious. Und auch jenseits des religiösen Kontextes findet man das Hare Krishna Mantra. In den 60er Jahren taucht es in der westlichen Pop- und Rockmusik auf. So zum Beispiel im Musical Hair, das die Gefühle vieler junger Leute der damaligen Zeit beschreibt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Die damalige Zeit, das heißt für die Jugend in Amerika und Westeuropa, gesellschaftlicher Aufbruch und Umbruch, Suche nach Identität, Lebenssinn und Spiritualität. Ein verstärktes Interesse an fernöstlichen Religionen entsteht, an Indien und dem Hinduismus. Bekannte Künstler, Musiker und Sänger wie die Beatles fahren nach Indien und lassen sich von Gurus unterweisen. Erfahrungen, die dann auch in ihre Musik einfließen. So schließt sich George Harrison von den Beatles, begeistert vom Hinduismus, zeitweilig sogar der Hare Krishna-Bewegung an und widmet einen seiner Songs dem göttlichen Krishna. My sweet Lord. My Lord. My Lord. Auch Stevie Wonder verwendet das Mantra, und zwar als Background-Sound in seinem Song Pastime Paradise. Fleetwood Mac benutzt es im Lied Miles Away. Und Nina Hagen, die deutsche Punk-Lady, die sich eine Zeit lang intensiv mit indischer Spiritualität beschäftigt und immer wieder nach Indien reist, bearbeitet traditionelle religiöse Loblieder, zu denen auch ein Hare Krishna-Song gehört. Und wer ist nun dieser vielbesungene hinduistische Gott, der sogar in die Rock- und Popmusik Eingang fand? Krishna, der Gott der Liebe und Lebensfreude, ist eine der großen Gottheiten, die von allen religiösen Strömungen des Hinduismus verehrt wird. Denn anders als im Christentum oder Islam gibt es im Hinduismus nicht einen zentralen Gott. Je nach Glaubensausrichtung steht eine andere Gottheit im Mittelpunkt der Verehrung. Meist handelt es sich um einen Gott der sogenannten Dreieinigkeit. Und das sind Vishnu, Shiva und Brahma, erklärt Hans-Jürgen Hofmann, der sich seit vielen Jahren mit indischer Kunst und Religion beschäftigt und regelmäßig nach Indien reist. Brahma ist zuständig für die Erschaffung der Welt, Vishnu ist der Erhalter und Bewahrer und Shiva löst die jeweilige Schöpfung am Ende des Zyklus wieder auf. Und Krishna ist ein Avatar vom Vishnu, das heißt ein Herabgestiegener. Also ein Gott, der als Mensch in die Welt kommt. Eine Wiedergeburt. Wiedergeburt bzw. Reinkarnation gehört zu den zentralen religiösen Vorstellungen des Hinduismus. Im Falle des Menschen heißt das, seine Seele kommt immer wieder in einem neuen Körper in die Welt. Erst die Erleuchtung, das heißt das Erkennen und Erfahren des göttlichen Prinzips, kann diesen Kreislauf der Wiedergeburten beenden. Und auch Gottheiten werden wiedergeboren, jedoch aus anderen Gründen. Gibt es in der Welt schwerwiegende Probleme, eine spirituelle oder moralische Krise, so kommt die Gottheit in Gestalt eines Menschen zur Welt. Immer wenn Not herrscht, hat sich Vishnu verpflichtet, auf die Erde herabzusteigen, um die Menschheit zu erretten. Und da erscheint Krishna, er ist der 8. Avatar vom Vishnu und kommt auch auf die Welt, um die Ordnung, um die Rechtschaffenheit wiederherzustellen. Während Avatare in Computerspielen oder der Science-Fiction-Literatur eine virtuelle Kunstfigur meinen, bezeichnet dieses Wort im Hinduismus die Wiedergeburt oder Reinkarnation eines Gottes. Und Avatare haben immer eine besondere Aufgabe, erklärt Sri Venkatesh, spiritueller Lehrer in einem Ashram. Ein Avatar kommt, um Leuten wie uns zu helfen, das Leben besser zu meistern, mit Hilfe seiner Lehren. Krishna ist genauso wie Jesus ein solcher Avatar, der als Mensch in die Welt kam, aber göttlicher Natur ist. Und jeder Avatar kommt für einen besonderen Zweck. So kam Krishna, um Frieden und Liebe zu lehren. Ebenso wie Wahrheit und rechtschaffenes Verhalten. Denn das war es, was in der damaligen Zeit nötig war. Für die meisten Hindus hat Krishna tatsächlich gelebt, und zwar vor rund 5000 Jahren. Den alten hinduistischen Schriften zufolge stammt Krishna aus einer königlichen Familie und wurde um 3000 vor Christus im nordindischen Mathura geboren. Einem Ort, der bis heute ein wichtiger hinduistischer Wallfahrtsort ist. Und jedes Jahr im Juli, August wird Krishnas Geburtstag in ganz Indien gefeiert. Das Fest beginnt mit einem Fastentag, der um Mitternacht endet. Dann folgt ein rauschendes Fest mit Gesang, Tanz und üppigem Essen. Warum Krishnas Geburtstag auf diese Weise gefeiert wird, hat mit den besonderen Umständen seiner Geburt zu tun. Er kam um Mitternacht in einer Gefängniszelle zur Welt. Prinz Kamsa hatte sich den Thron des Königreiches von Mathura unrechtmäßig unter den Nagel gerissen. Doch er war beunruhigt, wegen einer Prophezeiung. Sie besagte, dass er eines Tages von einem seiner Neffen gestürzt und vernichtet werden würde. Um das zu verhindern, hatte Kamsa seine Schwester und deren Ehemann ins Gefängnis geworfen und ließ jedes Kind, das seine Schwester zur Welt brachte, umgehend töten. 7 Kinder hatte er bereits umgebracht, als seine Schwester erneut schwanger wurde. Doch dieses Mal passierte etwas Besonderes. Gleich nach der Geburt und noch bevor Kamsa in Aktion treten konnte, wurde das Neugeborene mit göttlicher Hilfe umgehend aus dem Gefängnis gebracht und in die Obhut einer einfachen Viehhirtenfamilie gegeben. Hier sollte der Junge sicher und wohlbehütet aufwachsen. Und dieses Kind war kein anderer als Krishna, eine Wiedergeburt des Gottes Vishnu, gekommen, um die göttliche Ordnung auf der Erde wiederherzustellen. Doch Kamsa erfuhr, dass sein Neffe noch am Leben war. Sofort schickte er eine Hexe los, die das Kind töten sollte. Die Hexe schmeichelte sich bei Krishnas Ziehmutter ein und bat darum, dem Kind die Brust geben zu dürfen. Sorglos willigte die Mutter ein. Und der kleine Krishna saugte an der Hexenbrust, trank zuerst die Milch und dann saugte er ihr das Leben aus. Aber Kamsa gab nicht auf. Immer wieder versuchte er, Krishna mit Hilfe böser Kräfte zu töten. Der wichtigste ist Kaliya, ein Schlangendämon, der im Fluss gewohnt hat und das ganze Wasser vergiftet hat und dadurch die Existenz der Viehhirtengemeinschaft bedroht hat. Und den hat Krishna dann zu Tode getrampelt. Auch alle anderen Bösewichte besiegt Krishna mühelos und vernichtet später, wie vorausgesagt, seinen grausamen Onkel. Dann befreit er seine gefangenen Eltern und übergibt die königliche Macht wieder an den früheren Herrscher, seinen Großvater. Krishna gilt als Erlöser, wie auch Jesus. Und das ist nicht die einzige Ähnlichkeit. Beide kommen sie unter besonderen Umständen zur Welt und müssen vor einem grausamen Herrscher in Sicherheit gebracht werden. Und beide werden als Hirten dargestellt, also als jemand, der sich um eine Herde kümmert, sie versorgt und zusammenhält. Jesus, der fürsorgliche Schafhirte, und Krishna, der Kuhhirte, der mit seiner Flöte, einem seiner Erkennungszeichen, die verstreute Herde immer wieder zusammenruft. Immer wenn Krishna als Kuhhirte unterwegs war, nahm er ein Stück Bambus, machte Löcher hinein und begann darauf zu spielen. Und wie der Körper, so hat auch die Flöte 9 Löcher und ist hohl. Denn nur so können Klänge entstehen. Und das heißt auf uns Menschen übertragen. Nur wenn wir leer sind, also ohne Ego, können Klänge und Melodien entstehen. Ein weiteres Merkmal, an dem man Krishna in der großen Menge der hinduistischen Gottheiten erkennen kann, ist seine blaue Hautfarbe, Symbol für seine göttliche Unendlichkeit. Und wo immer auf Götterbildern ein fröhlicher Wonneproppen zu sehen ist, der pfiffig und klug in die Welt blickt, so handelt es sich um Krishna. Er ist der einzige Gott, der auch als Kleinkind dargestellt wird. Navina Dasa vom Hare Krishna-Tempel nennt weitere Erkennungszeichen des Gottes. Er trägt zudem eine Pfauenfeder auf dem Kopf und steht niemals gerade. Immer ist ein Bein angewinkelt und über das andere geschlagen. Er ist ständig in Bewegung und er lächelt immer, ist guter Dinge. Er ist nie alleine, sondern immer von seinen Anhängern umgeben. Wie sein Name schon sagt, er ist derjenige, der alle anzieht. Ähnlich wie Orpheus aus der griechischen Mythologie lockt Krishna mit seinem Flötenspiel nicht nur Kühe an, sondern auch die sogenannten Gopis. Das sind die Hirtenmädchen aus seinem Umfeld, die er mit dem Klang seiner Flöte bezaubert und verführt. Reihenweise verlieben sich die jungen Mädchen in den hübschen, charmanten Jüngling, der ausgelassen und heiter mit ihnen singt und tanzt. Krishna wird oft im Reige mit seinen manchmal bis zu 30.000 Gopis dargestellt, was aber eher als eine symbolische, spirituelle Beziehung zu verstehen ist. Diese oft schockierende Zahl von 30.000 Geliebten, die symbolisiert nur, dass Krishna zu jeder dieser Mädchen eine intensive, innige Beziehung aufgebaut hat und jede ihn als ihren Geliebten wahrgenommen hat. Und das soll das Verhältnis zwischen Gott und dem Anhänger darstelle. Die Hirtenmädchen symbolisieren die Sehnsucht des Menschen, Gott zu sehen und zu erkennen, die Sehnsucht nach einer emotionalen Beziehung zu einem Gott, der nicht abstrakt, sondern persönlich ist. Eine besondere Rolle unter den Gopis hat Radha. Auch sie ist eine Kuhhirtin, die jedoch von einer tiefen, grenzenlosen und bedingungslosen Liebe zu Krishna erfüllt ist. Und auch Krishna fühlt sich auf besondere Weise zu ihr hingezogen. Obwohl beide der Überlieferung nach verheiratet sind, werden sie ein Paar und gelten sogar im Hinduismus als das klassische Liebespaar. Doch trotz aller Erotik und leidenschaftlicher Liebe, die in vielen Geschichten um das Paar Radha und Krishna mitschwingt, geht es letztendlich nicht um ein weltliches Mann-Frau-Verhältnis. Radha repräsentiert die bedingungslose Liebe und Hingabe an das Göttliche. Sie ist der weibliche Aspekt von Krishna. Sie ist seine Shakti, eine Art bessere Hälfte. Und die hat jede hinduistische Gottheit. Ohne Shakti gilt ein Gott als relativ machtlos. Und so wird auch Krishna, wie viele der hinduistischen Gottheiten, häufig nicht als Einzelpersönlichkeit verehrt, sondern als Paar, als Radha-Krishna. Die beiden verkörpern die Sehnsucht des Menschen nach Gott und die Liebe Gottes zu den Menschen. So wie sich Radha dem göttlichen Krishna in Liebe und Verehrung hingibt, sich nach ihm sehnt, so sollte sich auch der Gläubige dem Göttlichen hingeben. Und zwar mit Liebe und Lebensfreude. Denn das ist es, wofür der heitere, Flöte spielende und tanzende Krishna steht. Liebe und Lebensfreude. Der charmante, sympathische und gut aussehende Gott ist nicht nur ein Liebling der Frauen, sondern auch ein Scherzbold, wie Geschichten in den alten Schriften erzählen. Immer wieder spielt er den Menschen in seiner Umgebung Streiche. Er liebt Butter, die er seiner Mutter immer wieder trickreich mopst. Den Hirtinnen klaut er Milch, die er sich mit den Affen des Waldes teilt. Und einmal packt ihn der Schalk, als er zu einem Teich kommt, an dem die Gopis, die Hirtenmädchen, gerade ihr morgendliches Bad nehmen. Hat er denn ihre Kleider, die Saris, strebitzt in einen hohen Baum hochgeklettert, wo die Mädchen natürlich nicht hochklettern konnte. Aus dem Wasser konnte sie nicht raus, sie waren ja nackt. Von daher war es in dieser Situation gefangen. Und Krishna hat sich einen furchtbaren Spaß draus gemacht. Und er hat dann aber natürlich gnädigerweise die Kleider zurückgegeben. Als Flöte spielender Kuhhirte und zu Scherzen aufgelegter jugendlicher Gott steht Krishna zum einen für Liebe und Lebenslust, ebenso wie für die bedingungslose Hingabe an das Göttliche. Darüber hinaus spielt er aber auch eine wichtige Rolle als spiritueller Lehrer. Als solcher taucht er in der Bhagavad Gita auf, einer der wichtigen alten Schriften, die auch als Bibel des Hinduismus bezeichnet wird. Im Mittelpunkt der Bhagavad Gita stehen Arjuna und sein Freund Krishna. Anfangs weiß Arjuna jedoch nicht, dass es sich bei dem Freund um einen Gott handelt. Als sich Arjuna gezwungen sieht, gegen seine Verwandten in den Krieg zu ziehen, begleitet ihn Krishna als Wagenlenker. Kurz bevor der Kampf beginnt, überkommen Arjuna jedoch Zweifel und elementare Fragen tauchen auf. Wer ist Gott? Wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist richtiges Handeln? In der Folge entwickelt sich zwischen Arjuna und Krishna ein Dialog über, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt. Dabei offenbart sich Krishna als Gott und unterweist seinen Freund in allen wichtigen Lebensfragen. Du fragst nach Gott? Höre, Arjuna, bisher kennst du mich nur als deinen Freund. Doch ich bin der Ursprung und der Quell alles Existierenden. Nichts auf dieser Welt, sei es belebt oder unbelebt, kann ohne mich sein. Und du, wie auch jeder andere Mensch, kann Gott erkennen und erfahren. Siehe, Arjuna, dein wahres Selbst ist nicht dein Körper. Der ist vergänglich. Nur eines ist ewig, dein Atman, also deine Seele. Lass dir sagen, Arjuna, das Geheimnis der Erleuchtung, des inneren Friedens, ist selbstloses Handeln losgelöst von egoistischen Wünschen und Begierden, frei von Erwartungen und Anhaftungen. Du fragst nach dem Sinn und Ziel des Lebens, Arjuna? Es ist die Hingabe an Gott, das Einswerden des individuellen und des kosmischen Bewusstseins. Um das zu erreichen, braucht es selbstloses Handeln und Hingabe, spirituelle Übungen wie Meditation, Gebete und das Rezitieren von Mantras. Es sind elementare Lebens- und Glaubensthemen, in denen Krishna seinen Freund Arjuna, stellvertretend für den Menschen und Gläubigen ganz allgemein, unterweist. Festgehalten sind diese Unterweisungen in der Bhagavad Gita, die im Laufe der indischen Geschichte immer wieder eine wichtige Rolle spielte. Als Reaktion auf das Eindringen muslimischer Herrscher in den Norden Indiens und der damit verbundenen Ausbreitung des Islams entsteht im Hinduismus ab dem 12. Jahrhundert eine Frömmigkeitsbewegung, in deren Zentrum die Verehrung Krishnas steht. Die Lehren Krishnas aus der Bhagavad Gita finden große Beachtung. Und die Gopis, die Milchmädchen, die Krishna verehren und anbeten, werden zum Vorbild, wie Gott, also Krishna, verehrt werden sollte. Einen Höhepunkt erlebt diese Frömmigkeitsbewegung im 16. Jahrhundert, unter anderem durch den Mystiker, Asketen und Weisen Chaitanya. Für seine Anhänger gilt er schon zu Lebzeiten als Wiedergeburt Krishnas. Mit seinem ekstatischen Tanzen und dem Singen des Hare Krishna-Mantras zu Ehren des Gottes etabliert er eine neue Frömmigkeitsübung, die Krishna-Verehrung neu belebt, und das über Kasten- und Religionsgrenzen hinweg. Im 19. Jahrhundert gibt es im Hinduismus noch einmal eine starke Hinwendung zu Krishna und seinen Botschaften. Und zwar als Reaktion auf den kolonialen Einfluss Englands, die anglikanische Kirche und das Christentum. Es entsteht eine religiöse Bewegung, die sich auf den mittelalterlichen Mystiker Chaitanya beruft und mit Hilfe der Bhagavad Gita als Bibel des Hinduismus versucht, eine neue Krishna-Religion zu schaffen. Einer, der zu dieser Bewegung gehört, ist der aus Bengalen stammende Lehrer und Guru Sri Prabhubhata. Er geht 1965 nach Amerika und gründet dort ISKCON, die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, die im Westen unter dem Namen Hare Krishna-Bewegung bekannt wird. Mit der Krishna-Lehre von Hingabe und Lebensfreude sowie der religiösen Praxis, Gott singend und tanzend zu verehren, stößt der indische Guru in der amerikanischen Aussteiger- und Hippie-Szene auf großes Interesse. Der ISKCON-Gründer Srila Prabhupada hatte seine ersten Schüler in Amerika, und diese Amerikaner sind nach England, Frankreich und auch nach Indien gegangen und haben dort Zentren gegründet. So wurde ISKCON eine weltweite Bewegung, die es in nahezu jedem Land gibt. Erzählt Navina Dasa, Mönch im ISKCON-Zentrum im südindischen Bangalore. Ab Ende der 60er Jahre waren auch in Deutschland die orange gekleideten Hare Krishnas unterwegs und warben singend, musizierend und tanzend für Krishna, den Gott der selbstlosen Liebe, der Lebensfreude, der spirituellen Hingabe. Inzwischen sind die ISKCON-Mönche und Anhänger kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch es gibt sie noch, in Deutschland und weltweit. Rund 600 Zentren und Tempel betreibt die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein und engagiert sich auch im sozialen Bereich. So werden zum Beispiel jeden Tag 1,5 Millionen Schüler vom ISKCON-Tempel in Bangalore mit einem warmen Essen versorgt. Außerdem unterrichten Mönche des Zentrums die alten vedischen Schriften in Schulen und Universitäten. Vor allem die Bhagavad Gita, also jene Schrift mit Krishnas Lehren, erzählt Navina Dasa. Wir profitieren von diesem alten Krishna-Wissen und das hat unser Leben bedeutungsvoller gemacht. Wir genießen das Leben und das möchten wir auch mit anderen teilen, indem wir unser Wissen weitergeben und singen. Doch immer wieder gab und gibt es auch kritische Stimmen zur Hare Krishna-Bewegung. Von Sekte, Indoktrination und Korruption ist die Rede. Ob berechtigt oder unberechtigt? Das müsste man genauer betrachten. Was jedoch Krishnas Lehren von rechtschaffenem Handeln, selbstloser Liebe, Lebensfreude und Hinwendung zum Göttlichen betrifft, so könnte diese Botschaft, besonders in einer Zeit, die auf Wertsteigerung, Wettbewerb und ökonomische Effizienz ausgerichtet ist, den Menschen wichtige Impulse vermitteln und einen neuen Fokus auf das Dasein, das in der Welt sein geben. Silvia Schopf erzählte die Geschichte des göttlichen Hirtenjungen Krishna, einer der beliebtesten Götter Indiens. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Religion. Regie führte Dorit Kreisel, in der Technik war Ruth-Maria Ostermann. Es sprachen Rahel Comtesse und Hans-Jürgen Stockerl. Redaktion Bernhard Kastner.